Bei der Radio Wissen gehen die Kalender anders, bei mir zumindest. Es war nicht heute auf den Tag genau, sondern gestern auf den Tag genau, vor 5 Monaten. Da ist Google Plus veröffentlicht worden, ins Netz gegangen. Das zweite große soziale Netzwerk, das irgendwie wie Facebook ist, aber doch nicht so richtig. Und seit es Google Plus gibt, wird darüber diskutiert, wie groß die Chancen sind, dass das neue große soziale Netzwerk wird und in welchen Bereichen es besser oder schlechter als Facebook ist und warum man sich da denn nun anmelden muss oder auch nicht. Konstantin Zurawski hat die Fakten zusammengetragen, die Unterschiede der beiden Netzwerke und die Gemeinsamkeiten, die klären wir im Laufe des Gesprächs. Aktuellstes Thema, das derzeit die Webgemeinde in Bezug auf Google Plus beschäftigt, Datenschutz und Privatsphäre. Konstantin, du. Immer gern drüber gesprochen, natürlich auch in Bezug auf Facebook, aber jetzt eben auch in Bezug auf Google Plus. Es ist zu diesem Thema einiges zu lesen auf Online-Portalen und Blogs, etwa auf der Online-Ausgabe der Technikzeitschrift Technology Review, das ist ein schwieriges Wort, oder auch auf dem Technikblog T3N. Da wird nämlich von 2 IT-Sicherheitsforschern von der Universität London berichtet. Die haben Google Plus einer ersten IT-Sicherheitsanalyse unterzogen. Und das Ergebnis, bis auf ein paar kleine Details, ist Google Plus sicher und bietet auch für den Nutzer gute Möglichkeiten, seine Privatsphäre zu beachten. Das ist das Ergebnis der Sicherheitsforscher. Falk Hedemann vom T3N-Blog, er hat das kommentiert wie folgt. Als Fazit der Studie zur Google Plus Privatsphäre kann man abschließend festhalten, außer kleineren Problemen gibt es keine größeren Lücken oder schwerwiegende Fehler. Das ist für ein so junges Social Network durchaus nicht selbstverständlich und für die Nutzer sehr erfreulich. Im Duell Google Plus versus Facebook kann der Herausforderer in Sachen Privatsphäre einen klaren Sieg einfahren. Stichwort Sieg und Stichwort Duell zwischen Google Plus und Facebook. Wie viele Nutzer haben die Netzwerke denn derzeit? Man kann das ja so ein bisschen ablesen, wie erfolgreich die sind. Richtig, Facebook hat viel mehr, 20-mal so viel wie Google Plus, nämlich 800 Millionen Mitglieder aktuell. Das ist eine ganze Menge. Google Plus hat 40 Millionen, also ein 1/20 der Facebook-Mitglieder. Trotzdem eine ganze Menge, oder? Ja, 40 Millionen, auch schon viel. Gerade für den kurzen Zeitraum, 5 Monate, ist das beeindruckend, muss man sagen. Wenn man sich die Zahlen nur auf Deutschland gesehen anschaut, dann ist es so, dass ziemlich genau die Hälfte aller deutschen Internetnutzer bei Facebook angemeldet sind. Mhm. Bei Google Plus sind 6% der deutschen Internetnutzer, das sind genauso viele wie bei Twitter. Also kurz zusammengefasst, jeder 2. deutsche Internetnutzer ist bei Facebook, jeder 17. bei Google Plus. Das ist ein Unterschied. Ich bin jetzt selbst nicht bei Google Plus. Gibt es einen Grund? Muss ich mich anmelden? Ja, also die Frage kriege auch ich öfter, muss ich zu Google Plus hin oder nicht? Reicht's, wenn ich bei Facebook bin? Also es ist wirklich nicht ganz einfach für Google Plus zu argumentieren, wenn man Facebook als Vergleich nimmt. Es ist nun aber so, dass Google Plus doch eine andere Ausrichtung hat und dass sich deswegen dieser Vergleich Facebook und Google Plus eigentlich irgendwie verbietet. Das wurde auch ganz am Anfang von Google Plus schon öfter geschrieben, also so nach dem Motto, Google Plus ist eben kein zweites Facebook. Und jetzt nach 5 Monaten Betriebszeit kann man das auch etwas genauer erklären. Genau, das will ich jetzt auch genau wissen. Mit diesem Unterschied auf sich hat. Getan hat das Mirko Lange. Er hat eine PR-Agentur, die Talkabout heißt und da führt er einen Blog, der genauso heißt, auch Talkabout. Und er hat da einen vielbeachteten Artikel geschrieben mit dem Titel Facebook ist eher Party, Google Plus eher Convention. Okay, das war die Überschrift des Artikels, damit kann ich jetzt noch nicht so viel anfangen. Was heißt Convention? Convention habe ich auch nachgeschlagen, bei Wikipedia findet man folgende Definition. Eine Convention ist eine Veranstaltung, auf der sich Menschen mit gleichartigen Interessen treffen, um andere Gleichgesinnte kennenzulernen, sich mit ihnen über ihr Hobby auszutauschen und teilweise diesem auch nachzugehen. Und damit wären wir jetzt beim Hauptunterschied zwischen Facebook und Google Plus. Mirko Lange definiert diesen Hauptunterschied so, Facebook, da finden Partys statt, da finden sich Menschen zusammen, die sich schon kennen, die sich aus dem Offline-Leben kennen und weil sie auf Facebook also quasi im übertragenen Sinne Partys feiern, ist Facebook auch so schnell gewachsen, weil jeder mitmachen will bei der Party. Und am Rande bemerkt, weil da eben Partys stattfinden im Sinne von, weil da eher was Privates stattfindet und man eben persönliche Informationen eher auf Facebook erwartet als andere, haben Firmenseiten auch so große Probleme auf Facebook. Mirko Lange schreibt, dass sich 2 von 5 Fans von den Marken-Fanpages wieder abwenden. Und zwar hauptsächlich, weil die Informationen nicht interessant sind, die da finden. So, was ist jetzt anders an Google Plus? Ja, genau, diesen Unterschied müssen wir noch rausarbeiten. Also Google Plus sei erstens von der Struktur her offener, sagt Mirko Lange, also mehr auf das Abonnieren auch dir fremder Personen ausgelegt. Nicht wie bei Facebook, wo man ja eigentlich nur mit den Menschen Freundschaften schließt, die man irgendwo auch sonst woher schon kennt. Und zweitens, Google würde bei Google Plus die Kompetenz in der Suche ausspielen. Und genau hier liegt jetzt der fundamentale Unterschied zu Facebook. Du kannst bei Google Plus nach einem bestimmten Begriff suchen, etwa dein Hobby oder ein Interessensgebiet. Und dann werden dir zu diesem Schlagwort Beiträge und Personen und Firmen angezeigt, also alles, was sich so in Google Plus finden lässt, das mit diesem Hobby zu tun hat. Und diese Ergebnisse, die du dann findest, also Beiträge und Personen, die kannst du dann abonnieren und dir dann also quasi deine eigene Convention zusammenstellen, also deine eigene Veranstaltung, auf der sich Menschen mit gleichartigen Interessen finden. Das kann auch für einen Betrieb oder für eine Firma ganz interessant sein, natürlich. Genau, richtig. Und bei Facebook, da finden sich eben weniger Menschen, die gleichartige Interessen haben, also die sortieren sich nicht über ihre Interessen, sondern vielmehr eben darüber, dass sie sich schon kennen. Das ist jetzt von den Interessen erstmal unabhängig. Und diesen Unterschied gibt es, naja, zum einen, weil Facebook eben von vornherein anders aufgebaut war, zum anderen, weil Facebook aber eben auch diese Suchfunktion nicht hat. Du kannst oben in die Suche nicht Fußball eingeben und dann findest du Beiträge, die mit dem Thema zu tun haben, sondern du findest dann Personen, die irgendwie in ihrem Namen Fußball haben, aber Richtig. Das sind ja die wenigsten. Aber das könnte man ja noch einbauen. Wie ist denn das Fazit der ganzen Geschichte? Also, wie oft schon gesagt, Facebook und Google Plus sind keine direkten Konkurrenten. Das zeigt sich jetzt immer mehr. Sie haben eine andere Ausrichtung. Und wenn man jetzt die Frage beantworten will, muss man zu Google Plus, dann möchte ich wieder Falk Hedemann zitieren vom T3N-Blog. Der sagt nämlich ja auf jeden Fall und erzählt gleich 10 Gründe auf, warum man dahin muss. Ich habe jetzt nur mal die ersten beiden mitgebracht. Erstens, Google Plus wird in allen Google-Diensten integriert und so omnipräsent für alle Google-Nutzer. Und zweitens, Google Plus wird auch in der Google-Suche integriert, nämlich da eine soziale Komponente stellen. Bekommt er Geld dafür? Wer? Dieser Falk. Ich glaube 10 nicht. Gründe nennen, warum man da hin muss. Nein, ich vermute nicht. Also das wäre merkwürdig. Also kurzum, die Google-Suche, da werden auch die Google-Plus-Ergebnisse eingebunden in Zukunft. Das heißt, wir werden immer mehr auch Informationen aus dem sozialen Netzwerk Google-Plus finden und die kann man dann eben nur lesen, die Beiträge, wenn man dann eben auch angemeldet ist bei dem Netzwerk. Das ist also, sind die beiden wichtigen Gründe. Und dann haben wir noch einen zweiten Blogger, der Google Plus gerade in den Himmel lobt und sagt, das wird also noch weiter aufsteigen. Das ist nämlich einer, der auf dem Technikblog Read Write Web zu lesen ist. Da werden jedes Jahr die Top 10 Social Web Products of the Year gekürt und dieses Jahr hat gewonnen, du darfst dreimal raten. Google Plus, schätze ich mal. 40 Millionen User innerhalb von 5 Monaten hat Google Plus eingefahren bzw. eingefangen. Facebook hat 800 Millionen, das ist noch eine ganze Menge mehr, aber wie wenn der Trend so weitergeht, dann holt Google Plus kräftig auf. Konstantin Zurawski war das mit den Fakten dazu in der Webschau. Dankeschön, die Infos dazu finden Sie auch im Netz und auch unser Programm D-Radio Wissen, das Ganze auf dradiowissen.de.